Erster liebe Brüder und Schwestern, ich möchte euch von der Liebe Gottes erzählen. Gott hat den Gemeinden in Makedonien geholfen. Zweiter, sie hatten viel Leid, aber sie waren sehr fröhlich. Sie waren sehr arm, aber sie haben viel Gutes getan. Dritter, sie haben von selbst gegeben. Sie haben so viel gegeben, wie sie konnten. Ich weiß, dass sie sogar mehr gegeben haben, als sie konnten. Vierter, sie haben uns gebeten, dass sie den anderen Christen helfen dürfen. Sie wollten gerne mit uns teilen. Fünfter, sie haben mehr gegeben, als wir erwartet haben. Sie haben sich zuerst Gott gegeben und dann uns, weil Gott es so wollte. Sechster, deshalb haben wir Titus gebeten, euch zu helfen. Er hat schon angefangen, euch zu helfen. Er soll euch auch helfen, diese gute Sache zu beenden. Siebter, ihr seid gut in vielen Dingen, im Glauben, im Reden, im Wissen, im Eifer und in der Liebe. Deshalb sollt ihr auch gut darin sein, anderen zu helfen. Achter, ich sage das nicht als Befehl. Aber ich möchte sehen, ob eure Liebe echt ist. Ich sehe es an dem Eifer der anderen. Neunter, ihr wisst, wie gut Jesus Christus war. Er war reich, aber er wurde arm für euch. So könnt ihr durch seine Armut reich werden. Zehnter, ich gebe euch einen Rat. Ihr habt letztes Jahr schon angefangen, zu helfen. Ihr wolltet es tun und habt auch schon etwas getan. Elfter, jetzt sollt ihr auch fertig werden mit dem Helfen. Ihr habt angefangen, weil ihr helfen wolltet. Jetzt sollt ihr auch tun, was ihr könnt. Zwölfter, wenn ihr helfen wollt, ist das gut. Gott freut sich über das, was ihr geben könnt. Er will nicht mehr, als ihr habt. Dreizehnter, ihr sollt euch nicht wehtun, um anderen zu helfen. Es soll ein Ausgleich sein. Vierzehnter, ihr habt jetzt mehr als die anderen. Deshalb sollt ihr ihnen helfen. Dann haben sie genug und können euch vielleicht später helfen. Fünfzehnter, in der Bibel steht, wer viel hat, hat nicht zu viel. Wer wenig hat, hat nicht zu wenig. Sechzehnter, danke Gott. Er hat Titus den gleichen Eifer für euch gegeben. Siebzehnter, er hat gerne auf mich gehört. Er wollte euch unbedingt besuchen. Achtzehnter, wir haben ihm einen Bruder mitgegeben. Alle Gemeinden wissen, dass er gut im Predigen ist. Neunzehnter, er ist von den Gemeinden geschickt. Er hilft uns mit dem Geld, das ihr gebt. So ehren wir Gott und helfen den anderen. Zwanzigster, wir wollen nicht, dass jemand schlecht über uns redet, weil wir so viel Geld verwalten. 21. Wir wollen vor Gott und vor den Menschen ehrlich sein. 22. Wir haben euch auch unseren Bruder geschickt. Er hat uns schon oft geholfen. Er vertraut euch sehr. 23. Titus ist mein Freund und hilft mir bei euch. Die anderen Brüder sind von den Gemeinden geschickt. Sie ehren Christus. 24. Zeigt ihnen, dass ihr Liebe habt. Zeigt ihnen, dass wir euch zu Recht gelobt haben. Zeigt es allen Gemeinden.